Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik der Band of Gypsies. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. On bass, Billy Cox. On drums, with the Buddy Miles. On guitar and vocals, with the Jimi Hendrix. Thank you. Band of Gypsies mit Jimi Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox zu Beginn ihres zweiten Sets am 1. Januar 1970 im New Yorker Fillmore East. Die überwiegende Zahl der Hendrix-Eigenkompositionen, die das Trio in den vier Sets zum Jahreswechsel präsentierte, waren erst 1969 komponiert oder als Work in Progress aufgenommen worden. Schließlich waren die beiden Konzertabende und Nächte anberaumt worden, um ein Album mit lauter neuen Songs einzuspielen, das Hendrix einem früheren Manager schuldete, aufgrund eines vertraglichen Lapsuses. Dem Publikum waren die Songs unbekannt, was der Begeisterung keinen Abbruch tat. Hendrix selber vergaß vielleicht schon mal die ein oder andere Textzeile, nicht alles klappte wahrscheinlich wie geplant, die üblichen Probleme mit verstimmter Gitarre gab's auch, aber wenn Hendrix sich am Ende einer etwas abrupt beendeten Nummer damit entschuldigte, dass sie ja nur jammten, soll heißen, drauf los improvisierten, dann untertrieb er mächtig. Die neuen Songs hatten schon ihre charakteristischen Riffs und neuen, oft chromatisch gefärbten Akkordstrukturen, nur das Wie und Wann der Gitarrensoli und der Dynamikschattierung schienen mehr oder weniger spontan improvisiert. Und wenn die Band of Gypsies Songs aus dem Repertoire der Experience spielte, klang das ganz anders als eine Pflichtübung. Gerade eben gab es eine ziemlich hochfliegende Langfassung von Stone Free mit reichlich neuen Ideen, und hier sind gleich noch zwei Alternativen zu den ursprünglichen Fassungen der Experience mit Mitch Mitchell und Noel Redding. Los geht's mit einer Version von Fire aus der ersten Stunde des Jahres 1970 und danach eine der feurigsten Versionen von Foxy Lady, die ich kenne. Nicht zuletzt dank Buddy Miles rhythmischer Impulse. Diese Version von Foxy Lady stammt aus dem ersten Set der Band of Gypsies am Abend des gleichen Tages. Wir sind also immer noch in New York, gerade hat das Jahr 1970 begonnen. Thank you. Um die Band of Gypsies geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Ausschnitte aus den beiden Sets, die das Trio von Jimi Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox am Abend des 1. Januar 1970 im Fillmore East spielte. Zu hören waren zwei Neuinterpretationen von Songs, die aus der Zeit der Original-Experience mit Noel Redding und Mitch Mitchell stammen, Fire und Foxy Lady. Die neuen Songs, die Hendrix Ende 69 und im Januar 1970 mit Billy Cox und Buddy Miles erarbeitete, wurden durch ein fast telepathisches Verständnis der drei belebt. Die Songstrukturen wurden komplexer, es tauchten des Öfteren Akkordfolgen in Halbtonschritten auf, die anders als die gewohnten Blues-, Soul- und Rockharmonie-Wechsel klangen. Manche Songs waren gespickt mit gleich mehreren verschiedenen Riffs, die Billy Cox meist synchron mit Hendrix spielte, und wenn Hendrix solierte, konnte er sich darauf verlassen, dass Billy Cox die Riffs mit so viel Druck weiterspielte, dass keine Löcher durch das Wegfallen der Rhythmusgitarre entstanden. Natürlich war Drummer Buddy Miles ein fast unerschütterliches Kraftwerk im Rücken von Hendrix und Cox. Das fast blinde Verständnis des Trios hat gewiss auch etwas mit den Jahren gemeinsamer Erfahrungen als Begleitmusiker von Rhythm and Blues und Soul Acts zu tun. Billy Cox und Jimi Hendrix hatten während ihrer Armeezeit sogar schon einmal zusammen eine gemeinsame Band, die King Casuals. In Internetschnipseln aus jüngerer Vergangenheit kann man Billy Cox auch als fähigen und sehr beseelten Sänger erleben. Buddy Miles war ein musikalisch Frühbegabter, der schon mit 12 Jahren in der Band seines Vaters Schlagzeug spielte. Sein Vater hieß George Miles Sr. und war laut einer Internetquelle Kontrabassist unter anderem in Bands von Duke Ellington, Count Basie und Charlie Parker gewesen. Buddy Miles hieß eigentlich George Miles Jr. Den Spitznamen Buddy bekam er in Anspielung auf den Jazz-Drummer Buddy Rich. Als Teenager war Buddy Miles Drummer für Ensembles wie die Delphonics oder Inkspots, später auch in der Backing-Band von Wilson Pickett. Als er 20 Jahre alt war, erschien die erste LP der Band Electric Flag, die Buddy Miles zusammen mit Mike Bloomfield und Nick Gravenites gegründet hatte. Zu Zeiten seiner Zusammenarbeit mit Jimi Hendrix war Buddy Miles 22 Jahre alt, Billy Cox war mit 28 Jahren ein Jahr älter als Hendrix. Billy Cox hat in einem Video zur Geschichte der Band The Gypsies einmal demonstriert, wie die Zusammenarbeit damals funktionierte. Sie hätten sich quasi die Bälle zugespielt. Wenn Hendrix mit einem Riff angekommen wäre, hätte er ihn gespielt und dann eine Variation davon sozusagen zurückgegeben, was wiederum Hendrix inspirierte, sich noch etwas Neues einfallen zu lassen. Das alles wäre ohne Konkurrenzdenken passiert, einfach aus Spaß an der Musik. Posthume Veröffentlichungen von Sessions, die von Hendrix und Co. bestimmt nie für eine Veröffentlichung gedacht waren, könnte man als Versuch missachten, noch aus den letzten Metern Band mit Hendrix-Tönen Geld zu machen. Tatsächlich bieten diese Session-Mitschnitte musikhistorisch wertvolle Einblicke in die Songwerkstatt von Jimi Hendrix, die ich nicht missen möchte, auch wenn natürlich nicht jede Session ein reiner Höhenflug war. Aber am 23. Januar 1970 gab es so einen Höhenflug in einem der Studios des Record Plant Komplexes in New York. Buddy Miles, Billy Cox und Jimi Hendrix mit einer langen Improvisation, in der Teile der Songs Easy Rider und Captain Coconut auftauchen. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik der Band of Gypsies gehen so langsam zu Ende. Das war einer der letzten gemeinsamen musikalischen Höhenflüge von Jimi Hendrix, Buddy Miles und Jimmy und Billy Cox. Eine lange Improvisation, aufgenommen am 23. Januar 1970 im New Yorker Record Plant. 5 Tage später, am Mittwoch, den 28. Januar 1970, trat die Band of Gypsies beim Winter Festival for Peace im Madison Square Garden auf. Nach 2 Nummern musste der Auftritt abgebrochen werden. Hendrix war weder physisch noch psychisch in der Lage, weiterzuspielen und hatte zu allem Übel auch noch eine Frau im Publikum beleidigt. Irgendjemand hatte Hendrix vermutlich unabsichtlich oder vielleicht doch absichtlich eine Dosis schlechtes LSD verabreicht. Buddy Miles vermutete Absicht seitens Hendrix-Manager Mike Jeffries dahinter, weil er eine Band mit 3 schwarzen Musikern als Profitrisiko empfunden hätte. Andere beschrieben, dass Hendrix schon während des Wartens auf seinen Auftritt in einem schrecklichen Zustand war und nur mit dem Kopf in den Händen dasaß und, ungewöhnlich für ihn, mit niemandem redete. Was darauf hindeute, dass er die Dosis vermutlich zu Hause unabsichtlich von seiner Freundin Devin Wilson verabreicht bekommen hätte. All das ist natürlich Spekulation und vielleicht nicht erhellend. Tatsache war, dass Mike Jeffries Buddy Miles am Tag nach dem Desasterkonzert feuerte und eine Woche später die Original-Experience-Besetzung dem Magazin Rolling Stone ein Interview über ihr Comeback gab. Letztlich war dann für den Rest des Jahres bis zu Hendrix' Tod Mitch Mitchell der Drummer und doch wieder Billy Cox der Bassist der Band. Buddy Miles starb am 26. Februar 2008 im Alter von 60 Jahren an Herzversagen. Billy Cox ist mittlerweile 68 Jahre alt und nach wie vor aktiver Musiker. Im Oktober, kurz vor seinem 68. Geburtstag, wurde er in Nashville in die Musicians Hall of Fame eingeführt. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr noch einmal ein Sprung zurück von fast 40 Jahren. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Vielen Dank auch an Rainer Mellwig, der mir 2 Raritäten-CDs von Dagger Records für diese Soundcheck-Folge zur Verfügung gestellt hat. Zum Schluss also noch einmal die Band of Gypsies im Dezember 1969, diesmal in einem Proberaum mit einfachstem Aufnahmeequipment in der New Yorker Grand Street. Jimi Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox mit Earth Blues. Come on, baby, shoot.